eine Bitch, hab nen Heidenspaß. Oh yeah. Ey, fick eine Bitch und sipp einen Saft. Ich sipp ihn, ich sipp ihn. Ey, küss deine Freundin aus Leidenschaft. Oh yeah. Ey, öffne Insta und seh einen Arsch. Deine Bitch, sie ist ne Thot. Okay. Meine Bitch, sie ist ein Thot. Okay. Meine Bitch, sie ist ein Block. Okay. Deine Bitch, sie ist ein Mann. Fahr in dem Buggy Car durch die Wüste Nordafrikas. Okay. Es ist ein Baba-Wagen. Schwimm mit Bitches in der Oase. Bekoch eine Bitch, es ist Crack. So kriege ich sie leicht ins Bett. Ja, ich bin so ziemlich perfekt. Ja, du bist ein sehr schwuler Depp. Girls oben ohne, sie zeigen die Titten. Doch befinden uns hier kein Stripclub. Rapper, sie wollen jetzt cool rumflexen. Nur schade, dass ihr es nicht wie ich macht. Deine Stadt ist auf Agro, sie macht jetzt Welle. Doch der Süden sorgt für eine Hitzewelle. Ich bin so sweet, flirte mit der Richterin. Deshalb muss ich niemals in die Zelle. Ich zieh ein Missile, schieß aus meinem Heli. Zufällig auf dein dummes Studio. Yeah, cut my throat und bin doppeldope. Du eher ein doppelter Hurensohn. Gib mir dein Cheddar. Gib mir das Cheese. Ich bin ein Player. Ich bin ein G. Southside, wir sind besser als jeder Rapper. Ey, gib deinen Cheddar. Gib deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar. Ey, gib deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar. Gib mir dein Cheddar. Gib mir das Cheese. Ich bin ein Player. Ich bin ein G. Southside, wir sind besser als jeder Rapper. Ey, gib deinen Cheddar. Gib deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar. Ey, gib deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar. Gib mir dein Cheddar. Gib es mir, yeah. Gib mir das Cheese. Ich bin ein Player. Ich bin ein G. Southside, wir sind besser als jeder Rapper. Ey, gib deinen Cheddar. Gib deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar. Ey, gib deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar. Gib mir deinen Cheddar.